Exodus 14. 2. Mose 14. And Moses said to the people. Und jetzt beginnt die Schlüsselstelle. Do not be afraid. Sprach Mose zum Volk: Fürchtet euch nicht. Stand still. Steht fest. And see the salvation of the living God. Und sehet zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Which he will accomplish for you today. Der Herr heute an euch tun wird. I love this. For the Egyptians whom you see today. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, you shall see again, no more forever. Werdet ihr sie niemals wiedersehen. The Lord will fight for you. Der Herr wird für euch streiten. And you shall hold your peace. Und ihr werdet stille sein. And you just, I just go down a little bit. It says, why, Moses said, why do you cry to me? Mose sagt, was schreist du zu mir? Lift up your rod. Stretch out your hand. Du aber hebe deinen Stab auf und recke deine Hand. Anyway, go forth. Und geht. God comes in to a person's life. Gott kommt hinein in das Leben einer Person. And the world is termed in God's word Egypt. The world. Und die Welt. Yeah, is termed in God's word. We think of it as Egypt. Und die, also Ägypten steht hier als die Welt. And just as God delivered the Israelites, und genauso wie Gott die Israeliten befreit hat, from a literal Egypt, aus einem buchstäblichen Ägypten, God comes in and redeems us, saves our soul, kommt Gott herein und rettet unsere Seele, brings us to his son, bringt uns zu seinem Sohn, gives us salvation, gibt uns Errettung, and takes us out of Egypt, und nimmt uns heraus aus Ägypten. And brings us into the kingdom, und bringt uns hinein in das Königreich, God. In das Königreich Gottes. Kingdom of his dear son. Das Königreich seines geliebten Sohnes. He brings us forth. Er bringt uns dort hinein. And you see again and again and again in the scriptures. Und man sieht das immer wieder in der Schrift. God delivers his people. Gott befreit seine Leute aus der Welt heraus und hinein in das Königreich Gottes. And he puts a calling on people's life. Und er legt einen Ruf auf das Leben der Menschen. He puts a vision. Er gibt eine Vision. He puts a thought. Er gibt einen Gedanken. He puts great things in their mind. Er gibt wunderbare Dinge in ihre Gedanken. And it's almost we so many times we see. Und oft sehen wir, we hear the analogy, wir hören die Analogie or the example, oder das Beispiel of, you know, the moth in the cocoon, zum Beispiel die Motte, die in dem Kokon ist. And to get out of the cocoon, the moth has to flap its um wings, da herauszukommen, muss sie ihre Flügel schlagen and strengthen its wings, und muss die Flügel stärken zuerst. And if you cut that cocoon open, und wenn man diese Kokon aufschneidet, sind die Flügel noch nicht entwickelt. And the moth does, or butterfly does not make it. Und der Schmetterling würde es nicht schaffen. We are delivered out of the kingdom of the world. Wir sind heraus gerettet aus dem Königreich der Welt. And right up to the Red Sea. Und hinauf direkt vor das Rote Meer. Just as if we were in that cocoon. Genauso, als würden wir in diesem Kokon stecken. And without the tests of the Red Sea, und ohne diesen Test des Roten Meers and the going forth, und dass wir da durchgehen, to develop our faith, dass wir unseren Glauben stärken und entwickeln können, to develop our spiritual life, unser geistliches Leben entwickeln können, we need that to cross over. Wir brauchen das, um da durchgehen zu können, in das verheißene Land hinein. If you look in God's word, wenn ihr hineinseht in das Wort Gottes, you can go to Genesis, say Genesis 12. Könnt ihr zum Beispiel 1. Buch Mose 12 and aufschlagen. What do you have there? You have und was steht da? Da steht Gott. Appearing Gott erscheint to Abraham. Abraham. And he's telling Abraham, you will be the father of a great nation. Und er sagt zu Abraham, du wirst der Vater einer großen Nation werden. And then what happens? Und was passiert dann? Decade after decade after decade goes by. Jahrzehnt nach Jahrzehnt, Jahrhundert nach Jahrhundert vergeht. Abraham is thinking of the promise that God gave him. Jahrzehnt und Abraham denkt an dieses Versprechen. Sarah is getting older and older and older. Und die Sarah wird immer älter und älter und älter. And God is saying, Lord, what have you promised me? Und Abraham sagt, was hast du mir versprochen, Herr? Even to the point of being with Hagar. Sogar zu dem Punkt, dass er mit der Hagar dann sich vereint. But did God forget his promise? Aber hat Gott sein Versprechen vergessen? No. Abraham had to live and walk by faith. Nein, aber Abraham musste zuerst leben und gehen im Glauben. Without faith, it is impossible to please God. Ohne Glauben, es ist unmöglich, Gott zu gefallen. For those that come to God have to come to Him by faith. Weil die, die zu Gott kommen, müssen zu ihm kommen im Glauben. We walk by faith, not by sight. Weil wir im Glauben gehen und nicht bei Sicht nach. And we go forth. Und wir gehen vorwärts. And when Abraham was 100, und wenn wir Abraham 100 war, God's promise was not forgotten. War Gottes Versprechen noch immer nicht vergessen? For God cannot lie. Weil Gott kann doch nicht lügen. And what God promises, und was Gott verspricht, He will do. Wird er auch vollbringen. And Isaac was born. Und Isaac wurde geboren. It was the test of his faith. Es war der Test seines Glaubens. And Abraham's promise was delivered. Und Abrahams Versprechen wurde erfüllt. You can go to Genesis. Ihr könnt wieder in das erste Buch Mose gehen. I think it's chapter 37. Ich glaube, es ist Kapitel 37. And Joseph appears on the scene. Und Joseph erscheint auf der Bildfläche. And Joseph is with his brothers. Und Joseph ist mit seinen Brüdern. And he has two dreams. Und er hat zwei Träume. One with the stalks. Einer mit den one with the stars. Einer mit dem Stern, einer mit dem anderen. He tells these two dreams to his brother. Und erzählt diese zwei Brüder diese Träume seinen Brüdern. His father gives him the coat of many colors. Und sein Vater schenkt ihm diesen Mantel mit den vielen Farben. And the brothers become jealous. Und seine Brüder werden eifersüchtig. But what is that dream that Joseph has? Aber was sind denn diese Träume, die Joseph hat? His brothers will serve him or dass seine Brüder ihm dienen werden. Be under him. Oder unter ihm stehen werden. And they conspire and they say, my goodness, und sie verschwören sich gegen ihn. Und sie sagen, wir wollen das nicht. Let's go forth. Lasst uns vorwärts gehen. And so they have a pit. They put Joseph first also in a pit. Geben sie Joseph zuerst mal in eine Grube hinein. And then they see there's a caravan that's going to Egypt. Und dann entdecken sie, dass eine Karawane gerade nach Ägypten zieht. So they sell Joseph into slavery. Also verkaufen sie Joseph in die Sklaverei. And Joseph goes down into Egypt. Und Joseph geht hinunter nach Ägypten. As a slave. Als Sklave. Gone. Er ist weg. How can this vision come to pass? Wie kann diese Vision sich jetzt noch erfüllen? How can the things of God come to pass? Wie können sich die Dinge Gottes erfüllen? First you're with your family. Zuerst bist du mit deiner Familie. Then you're in another country as a slave. Plötzlich bist du in einem anderen Land als Sklave. Then on top of that, und dann he ends up in prison. Ist er auch noch im Gefängnis. It says in the dungeon. In einem Verlies. It gets worse. Es wird immer schlimmer. Prison in another country? Gefängnis in einem fremden This is Land? Not what you've promised das ist me, nicht das, was du mir versprochen hast, Gott. And God delivers us many times, aber right Gott, up to the Red Sea. Aber Gott bringt uns sehr oft direkt vor das Rote Meer. And the testings come. Und die Prüfungen kommen. Are we gonna faint? Werden wir versagen? Werden when wir ohnmächtig we see werden? Pharaoh, werden wir den, wenn wir den Pharao sehen? Coming on the horizon? Wenn er kommt am Horizont? Are we gonna faint? Werden wir versagen? Werden wir schwach werden? When we end up in prison, wenn wir im Gefängnis enden, in a foreign country, in einem fremden Land? No, we have the promises of God. Nein, weil wir haben ja die Verheißungen Gottes. Remember two words, erinnert euch an zwei Worte, when you're going through life. Wenn ihr durch das Leben geht. These words I've thought again and again. Da, an diese beiden Worte habe ich schon so oft gedacht. I heard them one time, ich habe sie einmal gehört. They come to me over and over. Aber sie kommen mir immer wieder in den Sinn. Those two words are, diese beiden Worte sind but God. Aber Gott. You may be facing down Pharaoh and his troops. Ihr seid vielleicht gerade Angesicht zu Angesicht von Pharao und seinen Truppen. Aber Gott. You may be in a dungeon in a foreign land. Ihr seid vielleicht in einem Verlies in einem fremden Land. But God. Aber Gott. So all of a sudden. Plötzlich. Remember, all of a sudden, but God. Aber dann erinnert euch plötzlich, aber Gott. Through a series of events, Joseph is now delivered before Pharaoh himself. Durch eine Serie von verschiedenen Dingen, die passiert sind, steht Josef plötzlich vor dem Pharao selbst. And he interprets Pharaoh's dream. Und er legt den Traum des Pharao aus. And now is made a ruler. Und jetzt wurde er eingesetzt als Leiter, als Führer. God is the God of reversals. Gott ist der Gott der Umkehr. God is the God who takes things by sight and turns them into faith. Gott ist der Gott, der Dinge nimmt, die nach der Sicht aus schlecht sind und verwandelt sie in den Glauben. In the miracle business. Er ist in dem Wundergeschäft. He is in the delivering business. Er ist in dem Geschäft der Befreiung. You are never down and out with the living God. Ihr seid nie am Boden und K.O. mit dem lebendigen Gott. You may think your bags are headed to Hong Kong. Ihr glaubt vielleicht, dass eure Taschen auf dem Weg nach Hongkong schon sind. They will be at your door the next morning. Aber am nächsten Morgen sind sie vor eurer Tür. You may think you're going to the Rockies. Ihr glaubt vielleicht, ihr fahrt zu den Rocky Mountains. You are headed to the Alps. Aber plötzlich seid ihr in den Alpen. But God. Aber Gott. Okay? And so then what happens, of course, we know the story, the famine comes in. Was dann passiert, wir kennen alle die Geschichte, die Hungersnot kommt. Joseph is a ruler in Egypt. Und Gott ist, Joseph ist der Regierende in Ägypten. And through the events now. Und durch die Dinge, die passiert sind. And the sovereign plan of God. Und der souveräne Plan Gottes. His brothers show up. Sind seine Brüder plötzlich da. He recognizes them. Er kennt sie. They don't recognize him. Aber sie erkennen ihn nicht. Maybe God blinded them. Aber vielleicht hat Gott ihnen die Augen verblendet. Zeitlich begrenzt. They come back and forth. Sie kommen hin, also sie gehen hin und her. And eventually, und dann eventuell Jacob, Joseph's father, kommt Jakob, and Josephs all Vater, the brothers und alle die Brüder are saved from the famine, wurden von der Hungersnot befreit und gerettet in Ägypten. And what was meant for evil. Und was zum Bösen gemeint war, God meant for good. Hat Gott zum Guten gemeint. Use this as an example. Benutzt das als ein Beispiel. You may be divided. Ihr seid vielleicht gespalten oder getrennt, from your family, getrennt von eurer Familie, from loved ones, von euren Geliebten, from keep people, von Leuten, that you deeply care about. Für die ihr euch wirklich, die ihr euch wirklich kümmert. You may have a wayward son or daughter. Ihr habt vielleicht einen Sohn oder Tochter, die in der Welt sind oder weg sind. God is the God of reversals. Aber Gott ist der Gott der Umkehrung. God is the God of healing. Gott ist der Gott der Heilung. God is the God of restoration. Gott ist der Gott des Wiederaufbaus. God is the God of bringing people back together. Und Gott ist der Gott, der Menschen wieder zusammenführt. In his perfect time, in seiner perfekten Zeit. And his perfect plan. Und in seinem vollkommenen Plan. And you will find that down the road, und ihr werdet herausfinden, dass dem Weg entlang you will be far better off, seid ihr viel besser dran, that God allowed what he allowed to happen, dadurch, dass Gott erlaubt hat, was er erlaubt hat, zu passieren. Als wenn er es nicht getan hätte. I will be willing to bet, ich möchte gerne wetten mit euch, dass wenn wir mit Pastor Rob reden, 1, 2, 3, 5 years from now, in 4, 5 Jahren von jetzt angerechnet, he will say, thank God that I was ill for a season. Wenn wir ihn in 4, 5 Jahren fragen, wird er sicher sagen, danke Gott, dass ich eigentlich für eine Zeit lang krank war. I said a season. Für eine Zeit lang. Habe ich gesagt, weil ich glaube. Look at the life of David. Schaut euch das Leben Davids an. David is out in the field. David ist draußen im Feld. The farthest fellow you could ever imagine. Er ist am weitesten weg von allem. Way out in America, we would say way out. Er ist weit weg. Thank you for the music. In Buxtehude. Danke für die Musik. Praise God. Puts me in harmony. Versetzt mich in Harmonie. In America we say way out in the boonies. In Österreich sagt man irgendwo in Buxtehude. So far out there that everybody has forgotten him. Everybody has forgotten him out jeder, there. Er ist so weit weg, dass jeder auf ihn vergessen hat irgendwie. But God. Aber Gott. God hasn't forgotten him. Aber Gott hat ihn nicht vergessen. Doesn't matter. Dungeon. Macht er nichts im Verlies. Out in the boonies. Irgendwo in Buxtehude. But God. Aber Gott. And all of a sudden God sends for David. Und Gott sendet nach David. Does man send for David? Schickt irgendein Mensch nach David? No. Nein. God sends for aber Gott David. Schickt nach David. Always remember. Erinnert euch daran. God plus no one. Gott plus niemand. Is always the majority. Ist immer in der Mehrzahl. And what happens? You know the events. Und ihr kennt dann, was weiterhin passiert. Just like with Joseph, Genauso wie mit Josef. Just like with Abraham. Genauso wie mit Abraham. God was with David. Gott war mit David. You're facing a Goliath. Ihr steht einem Goliath gegenüber. 10 feet tall. Er ist 3 Meter groß. Covered with armor. Hat Waffenrüstung an. And you can read it all in Samuel. Ihr könnt das alles im Samuel lesen. And what you know, what happens. Und ihr wisst auch, was dann passiert ist. They face each other in the field. Sie stehen einander gegenüber am Feld. David, just probably normal size. David ist wahrscheinlich ganz normal Goliath, groß. A 10-foot tall monster. Goliath ist ein riesiger Riese. And all of a sudden, a stone hits him in the forehead. Und plötzlich trifft ihn ein Stein auf der Stirn. And David takes off Goliath's head. Und David entfernt den Kopf des Goliaths mit seinem eigenen Schwert. And what happens is, und was dann passiert? Just remember something. Erinnert euch an etwas. When enemies point their weapons at you, wenn Feinde ihre Waffen auf euch zielen, when they fire their arrows at you, wenn sie ihre Pfeile abschießen, when they carry a sword that is so big, wenn sie ein Schwert mit sich führen, das so riesig ist, God will turn that sword around, wird Gott dieses Schwert herumdrehen, on their own head, und wird es auf sie zielen. So what happens? You see it again and again. There's a progression. Man sieht es immer wieder. Es ist fortführend. God gives a vision. Gott gibt eine Vision. God gives a promise. Gott gibt eine Verheißung. God gives a tremendous gift. Gott gibt ein wahnsinniges Talent. And then there is the obstacle, und dann kommt das Hindernis, das Rote Meer. Then there is the demand of faith, und dann kommt die Forderung des Glaubens, living by faith, nach dem Glauben zu leben, living by the promises, nach den Verheißungen zu leben, living in the will of God, im Plan Gottes zu leben, believing his word, an ihn zu glauben, an sein Wort zu glauben. And then there is the fulfillment of the vision. Und dann kommt die Erfüllung der Vision. It is a 4-step plan. Es ist ein 4-stufiger Plan. Promise, Verheißung, obstacle, Hindernis, testing, Prüfung, fulfillment, Erfüllung. So then what happens? God turns around and commands Moses. Was passiert als nächstes? Gott dreht sich um und befiehlt dem Mose: Nimm deinen Stab and open the Red Sea. Und öffne das Rote Meer. But first he said to the Israelites, go forth. Aber zuerst hat er gesagt: Mach einen Schritt nach vorne. It is always go forth. Es ist immer, komm nach vor, geh we vor. Never go back. Wir gehen nie zurück. We never go back to Egypt. Wir gehen niemals zurück nach Ägypten. Don't ever go down to Egypt. Geht niemals hinunter wieder nach Ägypten. Even if you are facing a Red Sea, sogar wenn ihr vor dem Meer steht, Rotem Meer steht, don't go back ihr geht to Egypt. Niemals zurück nach Ägypten. You go forth. Ihr geht vorwärts. By faith, im Glauben. The Red Sea will part. Im Glauben wird dieses Rote Meer sich teilen vor euch. And so what happens is God blocks the was passiert dann? Egyptians. Gott blockiert die Ägypter. Parts the Red Sea. Teilt das Rote Meer. The Israelites go forth. Und die Israeliten gehen vorwärts. On dry ground. Auf trockenem Land. On dry ground. Auf trockenem Land. Three times on dry ground. Nochmal auf trockenem Land. They didn't go through a little marsh. Sie sind dann nicht irgendwie durchgegangen durch so einen kleinen Dümpel. They didn't go through a little stream. Oder durch einen kleinen Bach. They didn't go through a sea of reeds. Oder durch einen Meer voll Algen they oder Schilf. Didn't build a bridge. Sie mussten keine Brücke bauen. God parted the Red Sea. Aber Gott hat das Meer geteilt. They went forth on dry ground. Und sie sind auf trockenem Land vorwärts gegangen. So God delivered them by faith. Also hat Gott sie im Glauben befreit. Into the promised land. Hinein in das verheißene Land. God's promises are true. Gottes Verheißungen sind wahr. They are yea and amen. Sie sind ja und amen. Amen. And then what did he do? As the Egyptians pursued, was hat er dann gemacht, als die Ägypter gekommen sind und die verfolgt haben? He took the wheels off the chariots, hat er die Räder runtergenommen von dem Wagen, installed Pharaoh in the Red Sea, und der Pharao ist ins Rote Meer gefallen, and the Red Sea gefahren, came down, und das Rote Meer ist wieder zusammengeführt. And the Egyptians that you see today, und die Ägypter, die ihr heute seht, you will see no more. die ihr heute noch gesehen habt, werdet ihr nie wiedersehen. The ones that enslaved you for 400 years, diejenigen, die euch zu Sklaven gemacht haben für 400 Jahre, no, ihr werdet sie nie wiedersehen. The world that has enslaved you, die Welt, die euch als Sklaven gehalten hat, you will see no more. Werdet ihr nie wiedersehen. Because God has delivered you into a new kingdom. Weil Gott euch hineinversetzt hat, befreit hat in ein neues Königreich. I'm sorry. You are on your way to a celestial city. Ihr seid auf dem Weg zu einer festlichen Stadt. So, two reasons that God closed the Red Sea. Zwei Gründe, warum Gott das Rote Meer wieder zusammengeführt hat, oder? Number one. Nummer eins. Deal with Pharaoh. Um mit dem Pharao, zu behandeln. Nummer zwei, damit die Israeliten auch nicht wieder zurück nach Ägypten gehen konnten. Wenn wir zu Christus kommen, gibt es Ägypten nicht mehr. So they could not turn back. Damit sie sich nicht mehr zurückwenden könnten. We go from faith to faith. Wir gehen von Glaube zu Glaube. From glory to glory. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. We are called unto the living God. Wir sind berufen zum lebendigen Gott hin. By his grace. Durch seine Gnade. I think today. Ich denke heute. Of this church. Ich denke an diese Gemeinde heute. This church has been called. Diese Gemeinde wurde berufen. To reach this area. Diese Umgebung hier zu erreichen. To reach Vienna. Wien zu erreichen. To reach Austria, Österreich zu erreichen, wherever it is, wo auch immer sie ist. And just as individually, genauso wie jeder einzelne von euch, we will have the test of time like Abraham, werden wir die Prüfung der Zeit haben, so wie auch Abraham sie erfahren hat. The test of the Red Sea, Prüfung des Roten Meeres, like the Israelites, so wie die Israeliten. The test of Goliath, die Prüfung von Goliath. And the prison, und das Gefängnis, like Joseph, wie Josef. But God, aber Gott. But God, don't ever forget those two words. But vergesst God. Diese beiden Worte niemals, aber Gott. The trials may come in your life, die Prüfungen kommen in eurem Leben, die but Schwierigkeiten. It's always, but God. Aber es steht immer, aber Gott. It is always yay and amen. Und es bleibt immer Ja und Amen. It is always that God is faithful. Es ist immer, dass Gott treu ist. He that calleth you will do it. Der dich berufen hat, wird es auch vollbringen. He that delivers you will sustain you. Der dich befreit hat, wird dich auch erhalten. He that brings you into a new land, der dich in ein neues Land hineingeführt hat, that land is flowing with milk and honey. Dieses Land fließt von Milch und Honig. And granted, there may be giants there, und ja, es gibt vielleicht Riesen, but he will deliver. Aber er wird befreien. And so there are giants in this land. Es sind Riesen da draußen. There are Goliaths in this land. Es gibt Goliaths da draußen. We will go forth. Aber wir werden vorwärts gehen. God has called this church. Gott hat diese Gemeinde berufen. To great things. Für großartige Dinge berufen. I believe it with all my heart. Ich glaube das wirklich mit meinem ganzen Herzen. I have heard about its growth. Ich habe über das Wachstum dieser Gemeinde gehört. I was here a week shy of the new chapel dedication. Ich war eine Woche zu spät dran für die zu früh dran für and die Weihung der neuen Gemeinde. I had originally come for the dedication of the chapel in June. Ich wollte eigentlich dabei sein im Juni. And then because of the delay it came the week after. Ach so, aber dann war ich eine Woche zu spät but dran. But I remember digging in my old letters. Aber ich habe dann irgendwie meinen alten Briefen herumgesucht. Through papers. Durch Papiere bin ich durchgegangen, Pastor Rob sent me. Die Pastor Rob mir übersandt hat. And I remember I have one, he has, I think, some of them now. Und ich glaube, dass er einige davon noch hat. And one of them said, Bill, I can't believe it. Und in einem hat er gesagt, Bill, ich glaube es gar nicht. We're up to 18 people. Wir sind 18 Leute. And then a little while later, und dann ein bisschen später, Bill, I can't believe it. Bill, ich glaube es nicht. Thank you for your prayers. Danke für deine Gebete. We had 38 with children. Wir waren 38 mit den Kindern mitgezählt. Now, jetzt you have hundreds. Sind wir Hunderte. The day could come, der Tag, when those hundreds der Tag wird kommen oder könnte thousands. Kommen, wenn diese aus diesen Hunderten Tausende werden. We are believing God here. Wir glauben Gott hier. We pray for you folks each morning, wir beten für euch jeden Morgen. Each weekday morning, jeden Morgen unter der Woche. At our prayer meeting, bei unserem Gebetstreffen. And we are asking God und wir bitten Gott for at least 500. Für zumindest 500. And we're not gonna stop there. Und wir werden da sicher nicht we're aufhören. Just taking that as just the next step. Wir nehmen das nur als nächsten Schritt. And I can tell you, und ich kann euch sagen, for 33 years, für 33 Jahre God has given me seit 33 Jahren hat mir Gott gegeben, das Privileg gegeben, of walking with him. Das Privileg geschenkt, mit ihm zu gehen. He is faithful. Er ist treu. He will supply. Er wird versorgen. He will provide. Er wird He will bring to pass what he has promised. Er wird vollbringen, was er verheißen hat. He will. Er wird es machen. You do not have to hurt God. Ihr müsst Gott nicht verletzen. And his vision for your life. Und seine Vision für euer Leben. By trying to help him. Dadurch, dass ihr ihm helfen wollt. Seek God. Matthew 6:33. Seek God and His kingdom. Matthäus 6:33. Suchet Gott und sein Königreich und er wird vollbringen. Er wird seinen Plan vollbringen. You are along to seek Him. Ihr sollt ihn einfach nur suchen. You are along for the ride. Und dann seid ihr bereit für die Reise. There used to be a bumper sticker in America. Es gab so einen Aufkleber fürs Auto in Amerika. And it said, und da stand drauf: God is my co-pilot. Gott ist mein Co-Pilot. And you don't see those anymore. Und man sieht ihn nicht mehr jetzt. Because it was replaced by the one that says, weil es wurde ersetzt durch den Aufkleber, der sagte, God does not need co-pilot. Gott braucht keine Co-Piloten. It is God who is your pilot. Gott ist euer Pilot. He is your deliverer. Er ist euer Freisetzer, euer Befreier. Don't try to bring to pass the things that God has promised you. Versucht nicht, die Dinge, die Gott euch verheißen hat, geschehen Be zu machen. Faithful and seek him. Seid treu und sucht ihn. Be humble and humble yourself before him. Seid demütig und demütigt euch vor ihm. Make him your portion. Lasst ihn euer Anteil sein. And then he will bring those things. Und dann wird er diese Dinge vollbringen. Never compromise the things of God. Niemals kompromittiert die Dinge von Gott. Never compromise the vision of God. Niemals kompromittiert die Vision Gottes. For any relationship. Für egal welche Beziehung. There are some young people here. Hier sind einige junge Leute. Boys like girls. Jungen und Mädchen. Girls like boys. Also Burschen mögen Mädchen und Mädchen mögen Burschen. Das ist auch Teil von alledem, was Gott für euch hat. God will bring to pass what he has promised. Aber Gott wird vollbringen, was er verheißen hat. You do not have to try. Ihr müsst es nicht versuchen. You just go forth. Ihr geht einfach vorwärts. And don't ever sell the things of God for any relationship. Und verkauft die Dinge Gottes niemals für eine Beziehung you oder gibt sie her. God may show you that you're headed in this direction. Gott zeigt and euch vielleicht, land, dass ihr nach but, in diese Richtung irgendwie he may geht. Start you out und das ist euer verheißenes Land. Aber ihr beginnt in that direction. Damit vielleicht, dass ihr im Glauben in eine andere Richtung geht. Aber das ist diese Richtung. It is that direction, das ist diese Richtung, that will take you safely die euch auf sicherem Weg in, this in die andere Richtung führen Maybe wird. There was a precipice. Vielleicht gibt es eine Klippe. Vielleicht war da Gefahr. Maybe there was danger there. Vielleicht war eine Gefahr there da. Was something that you did not know. Da war etwas, worüber ihr nicht Bescheid wusstet. When something that you think is going to come to pass doesn't, wenn etwas, was ihr glaubt, das passieren wird, nicht passiert, trust God for the outcome. Vertraut Gott für das Resultat. Maybe there was something vielleicht gibt es, gab es etwas, God knew, das Gott gewusst hat, that you didn't. Aber ihr nicht. And he knows better. Und er weiß es ja besser. So you trust him. Also vertraut ihm. God is going to increase the church. Gott wird Zuwachs schenken dieser Gemeinde. And I can urge you to please, und ich kann euch wirklich nur bitten, to dwell in unity. Dass ihr in Einheit miteinander when lebt. The brethren dwell together in unity, wenn die Brüder zusammenstehen in Einheit, God commands a blessing. Wird Gott einen Segen befehlen. He commands a blessing. Er befiehlt einen Segen. And the church will grow. Und die Gemeinde wird wachsen. And I can tell you, und ich kann euch sagen, if you know, Pastor Rob said maybe by the end of the year. Und Pastor Rob hat gesagt, vielleicht am Ende des Jahres. If each person won one, vielleicht, wenn jede Person hier eine Person gewinnt. And you know, if it doesn't, that's okay. Und wenn es nicht passiert, ist es auch in Ordnung. We're not putting anyone in bondage. Wir möchten euch nicht irgendwie unter Fesseln setzen. But you may say, I have never shared before. Ihr habt gesagt vielleicht, ich habe noch nie irgendwie meinen Glauben mitgeteilt. Never won one soul. Es ist mir noch nie gelungen, nur eine Seele zu gewinnen. I will tell you where you start. Ich möchte euch sagen, wo ihr beginnen sollt. You start on your knees. Ihr beginnt auf euren Knien. You start on your knees. Ihr fängt an auf euren Knien. And you start and you pray. Und ihr betet. You cannot do it in your own strength. Ihr könnt das in eurer eigenen Stärke nicht tun. It is God who saves. Es ist Gott, der rettet. It is God who touches and redeems and draws. Es ist Gott, der berührt und der befreit und zu sich zieht. That wayward son, that wayward daughter. Die Tochter oder der Sohn, die auf ihren eigenen Wegen sind. You cannot hit them over the head. Ihr könnt sie nicht am Schädel hauen. You cannot smash them with God's word. Ihr könnt sie nicht irgendwie über den Schädel hauen mit Gottes Wort. Get on your knees and pray. Geht auf eure Knie und betet. God will work in their heart. Und Gott wird in ihren Herzen arbeiten. That neighbor that you want to share Christ with. Dieser Nachbar, mit denen ihr gern Christus teilen würdet. That divine appointment that you are looking for. Dieses göttliche Zusammenkommen, nach dem ihr Ausschau haltet. Starts on your knees. Beginnt auf euren Knien. Want a divine appointment? Ihr wolltet eine göttliche Zusammenkunft? Seeking a divine appointment? Ihr sucht danach? Seek God first. Sucht Gott zuerst. Seeking reunion with someone? Ihr möchtet gerne eine Wiedervereinigung mit jemandem haben. God first. Sucht Gott zuerst. Asking God for someone to bring to church? Bittet Gott, jemanden in die Gemeinde zu bringen. Seek God. Es suche Gott zuerst, wenn ihr jemanden in die Gemeinde bringen wollt. In the spiritual realm, always seek God. Im Geistlichen sucht immer Gott zuerst. We will be in heaven. Wir werden im Himmel sein. Experiencing the ever unfolding grace and knowledge and love of the living God. Wir werden im Himmel sein und wir werden die immerwährende Gnade und Barmherzigkeit des lebendigen Gottes erfahren. It will take all eternity. Es wird die ganze Ewigkeit benötigen, for God to unfold, um für Gott zu entfalten, His love, seine Liebe zu entfalten, and His grace, und seine Gnade, and His mercy, und seine Barmherzigkeit upon us, uns gegenüber. Think of it this way. Denk daran auf diese Weise. The fields are white. Die Felder sind weiß. But the laborers are few. Aber die Arbeiter sind wenige. What is the next part of that? Was ist der nächste Teil davon? What does God say? Was sagt Gott? He says, pray. Er sagt, betet. Pray. Betet. Pray that the Lord of the harvest, dass der Herr der Ernte, raises up laborers, dass er Arbeiter into his vineyard, bringt hinein in sein Feld. It's not by might and es ist power, nicht durch Macht und Kraft, but by my spirit, aber durch meinen Geist. Durch meinen Geist, sagt der Herr. As we get closer and closer to the Lord's return, wir treten immer näher der Rückkehr des Herrn entgegen. Wir möchten so viele wie möglich Leute mit uns nehmen, hinein ins Königreich, so viel wie möglich. I have never seen it so much on Pastor Rob's heart, ich habe das niemals so stark auf Pastor Rob's Herz gesehen, about bringing people into the kingdom, dass mehr Leute ins Königreich gebracht werden sollen. And that person you don't even know, und diese Person, die ihr vielleicht noch gar nicht kennt, wird im Himmel zu euch kommen and say, thank you, und wird sagen, danke. Thank you that you shared with this person. Danke, dass du das dieser Person erzählt Because hast. They shared with another, weil die haben es wieder einer anderen Person erzählt. That shared with another, und die hat es wieder einer anderen Person erzählt. That shared with another, die es wieder einer anderen Person erzählt hat. That shared with me. Diese Person hat es dann mir erzählt. And they were faithful. Und die waren dankbar. They were faithful to pray. Treu. Sie waren treu zu beten. They were faithful to give. Sie waren treu dem Geben gegenüber. Faithful to reach. Sie waren treu dem Hinausreichen gegenüber. When I come here, wenn ich hierher komme, I always try, versuche ich immer, to get one leg of my flight, versuche ich immer einen Teil des Fluges, coming through Milan, Das, ich versuche immer, dass ich in Milan einen Zwischenstopp mache. And it's the hardest leg to obtain. Und das ist der schwierigste Teil der Reise, irgendwie But zu ergattern. Many, God usually gives it to me. Aber sehr oft gibt es mir Gott. And I love that one hour flight. Und ich habe diesen einstündigen Flug sehr gern. From Vienna to Milan. Von Wien nach Mailand. Or Milan to Vienna. Oder von Mailand nach Wien. Out of all the flights I take, it is my favorite. Von all den Flügen, die ich schon gemacht habe, ist es mein Lieblingsflug. Look down. Ich kann hinunterschauen. Out of the window. Hinaus beim Fenster von einem Flugzeug hinaus. God always seems to get me. Er gibt mir immer einen Fensterplatz. A window seat. Ich kriege immer einen Fensterplatz von Gott. That is not over a wing. Der ist niemals über einem Flügel ist. So that I can look down. Auf einer Tragfläche, so dass ich hinunterschauen And kann. I can see the dozens or the countless villages. Und ich kann diese unzähligen Dörfer sehen. That are in the valleys. Die unten in den Tälern sind. Of the peaks from here to there. Die unten in den Tälern liegen there von hier so, nach Mailand. So many. Es sind so viele. And I'm saying, oh God. Und ich sage, oh Gott. Is the gospel there? Ist das Evangelium dort? Is there a church there? Gibt es eine Gemeinde dort? Is anyone saved? Down in that village. Gibt es irgendjemanden in diesem Dorf, der gerettet ist? And I just say, God, und ich sage Gott, please, bitte, Father, bitte Vater, would you please, würdest du bitte, would you send the gospel, würdest du das Evangelium to that village there? Dort in dieses Dorf schicken? Would you send the gospel to that little group of homes? Würdest du das Evangelium dort hinunterschicken zu dieser kleinen Gruppierung von Häusern? God, there's a farm down there. Da gibt es einen Bauernhof dort unten. And if there's a farm down there, und wenn es einen Bauernhof dort unten gibt, there has to be a farmer down muss es auch einen Bauern dort unten geben. Well, God, would you please send the gospel? Würdest du das Evangelium bitte dorthin senden? To that farmer. Diesen Bauern senden. To that one who's lost. Zu dem einen, der verloren ist. To that one who is in prison. Zu dem einen, der im Gefängnis sitzt. To that one who is so lonely. Zu dem einen, der so alleine ist. To that one who is sick. Zu dem einen, der krank ist. To that one who is lost. Zu dem einen, der verloren ist. For all eternity. Für alle Ewigkeit verloren ist. Oh, God, please oh Gott, bitte. Beautiful are the feet. Wunderschön sind die Füße derer, who bring the gospel, die das Evangelium bringen, who bring the good die die gute news. Nachricht bringen. Beautiful wunderschön sind die Füße. God would probably add, Gott würde hinzufügen, beautiful are the hearts wunderschön sind auch die Herzen of those that bring that message. Derer, die diese Botschaft verkünden. My favorite words, meine Lieblingsworte, these are my last couple sentences. Das sind jetzt meine letzten paar Sätze. And my favorite words, meine Lieblingsworte, when I'm on that plane ride, wenn ich auf diesem Flugzeug, im Flugzeug sitze, and I look down, ich schaue hinunter, ich schaue auf die Dörfer hinunter, and you've heard me say this before, und ihr habt sicher schon gehört, dass ich das gesagt habe, but I know it's time, aber ich weiß, dass es Zeit ist, for God to have me say it again, dass ich es nochmal sagen soll. And God asked this question. Und Gott stellt diese Frage to each one of us, jedem von uns and to us as a group, und für uns alle als Gruppe, as a church, als Gemeinde. He asks, er bittet, would you be poured out like wine, würdet ihr ausgegossen sein, so wie Wein, upon the altar for me, auf den Altar für mich, would you be broken, würdet ihr gebrochen sein, like bread, so wie Brot, to feed the hungry, um die Hungrigen zu ernähren, would you be so one with me, würdet ihr so eins sein mit mir, that I can do, dass ich tun kann, just as I will, dass ich alles tun kann, was ich möchte, would you be light, würdet ihr Licht sein, and life, und Leben, and love, und my word fulfilled, und Leben und Liebe, damit mein Wort erfüllt wird, and the first gift that God gave us, und das erste Geschenk, das Gott uns gegeben hat, was our free volition, war unser freier Wille. He gave us a free will. Er hat uns einen freien Willen geschenkt. He didn't make robots. Er hat nicht Roboter aus uns gemacht. Choice. Er gab uns eine Wahl. Are we gonna walk away? Werden wir davon weggehen? Are we gonna obey? Werden wir gehorchen? Are we gonna trust? Werden wir vertrauen? And we have that choice to answer him. Und wir haben diese Entscheidung, diese Wahl, ihm zu antworten. A yes or no. Ein Ja oder ein Nein. Well, I can tell you, and I pray, ich kann euch sagen und ich bete, because each time I go on that plane ride, weil jedes Mal, wenn ich in dieses Flugzeug steige, I say yes, sage ich Ja. And I invite you to also now, und ich möchte euch einladen, das auch zu say tun. Yes, Ja zu sagen. I'll be poured out like wine. Ich werde ausgegossen sein wie Wein. Upon the altar for you, Lord. Auf den Altar für dich, Herr. Yes. Ja. I'll be broken like bread. Ja, ich werde gebrochen sein, so wie Brot. To feed the hungry. Um die Hungrigen zu nähren. Yes, I will be so one with you. Ja, ich werde so eins sein mit dir. That you can do just as you will. Dass du alles das machen kannst, was du möchtest. Yes, ja. I will be light. Ja, ich werde Licht sein. And life. Und Leben. And love. Und Liebe. Your word fulfilled. Und ich werde dein Wort lieben, dass es erfüllt wird. Amen. Amen.